Capiello stammte aus Neapel. Von einer schwarzen Hand hatte er noch nie gehört. Der Name war von einer Anarchistengruppe übernommen worden, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der spanischen Provinz aktiv war. Er ignorierte den Brief. Zwei Tage darauf kam noch einer. Sie haben die Anweisungen aus unserem letzten Brief nicht befolgt. Wenn Sie sich weiterhin widersetzen, aber wenigstens Ihre Familie retten wollen, können Sie das tun, indem Sie Ihr eigenes Leben opfern. Gehen Sie heute zwischen 4 und 5 Uhr durch die 7th Avenue in der Nähe des 16th Street. Capiello tat auch diesmal nichts. Einige Tage später standen Männer vor seiner Haustür, darunter einige Freunde und andere, die angaben, sie verträten die besagte Black Hand. Sie teilten ihm mit, auf ihn sei ein Kopfgeld von $10.000 ausgesetzt. Sie würden ihm das Problem jedoch für $1.000 vom Halse schaffen. Bei seinen Freunden, von denen er einige schon Ewigkeiten kannte, stand ein geheimnisvoller Unbekannter, wie Capiello sagte, der ihn mit namenloser Angst erfüllte. Nun war er überzeugt, wenn er nicht gehorchte, würde die Black Hand ihn töten. Er bezahlte die $1.000. Briefe kamen nicht mehr, doch wenige Tage später waren die Männer wieder da, verlangten weitere $3.000, drohten grober und nachdrücklicher. Aus Angst vor einem Mordanschlag wagte sich Capiellos Familie nicht mehr vor die Tür. Als ein Reporter anklopfte, hielt man ihm durch den Türspalt einen Revolver an den Kopf. Der Reporter stammelte seinen Namen und wurde eingelassen. Drinnen entschuldigte sich Capiellos Frau. »Wir leben in Todesangst«, erklärte sie, »und rechnen seit über einem Monat jeden Augenblick damit zu sterben. Wir wussten nicht, wem wir trauen können.« Capiello hatte genug und ging zur Polizei. Die verhaftete 5 Männer, die alle zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Die Black Hand wäre womöglich eine obskure kriminelle Eintagsfliege geblieben, die nie über die italienischen Viertel einiger Städte hinauskam, wäre da nicht der heftige Konkurrenzkampf der New Yorker Regenbogenpresse gewesen. Ein Reporter des für sensationslüsterne Verbrechensstories bekannten Herald Tribune hörte von dem Erpressungsversuch und berichtete darüber. Die Herausgeber bliesen die Sache zusätzlich auf, und bald brachten auch andere Zeitungen Berichte über dieses furchterregende neue Phänomen. »Verkrochen aus Furcht vor der Black Hand«, titelte reißerisch die Evening World. »Die Black Hand ist hier am Werk«, warnte die Tribune.